Warum sagen wir nach dem Vater unser lieber das Ave Maria als irgendein anderes Gebet? Weil die allerseligste Jungfrau Maria die mächtigste Fürsprecherin bei Jesus Christus ist. Deshalb bitten wir, nachdem wir das uns von Jesus Christus gelehrte Gebet gesprochen haben, die allerseligste Jungfrau Maria, dass sie uns die Gnaden erwirke, um die wir gebeten haben. Das ganze Schlamassel und Dilemma, auch wieder mit den Modernen, insbesondere Luther. Und alle, die ihm folgen, bis hin zu Franziskus, sie eben nicht mehr verstehen, auch wenn der heilige Paulus sagt, dass es nur eine Mittel gibt zwischen Gott und den Menschen Jesus Christus, also Jesus Christus, seine menschliche Natur. Das ist ja nicht die Mittlerschaft der allerseligsten Jungfrau Maria und der anderen Heiligen ausschließt. Das schließt überhaupt nicht aus, im Gegenteil. Viele Heilige erklärt haben, Heilig Alfonsus insbesondere, Gnaden, Vorzüge der Mutter Gottes, die Herrlichkeiten Mariens, schon ganz klar darlegt und auch die Ansichten der Modernen widerlegt.